Musik aus dem Don Juan, die den Auftritt des steinernen Gastes begleitet. Schauerlich hallten die Klänge durch das gespenstige Haus. Musik aus dem Jenseits, von den Unsterblichen kommt. Mozart. Lachend ging er an mir vorüber, schlenderte gelassen auf eine der Logentüren zu und trat ein. Und ich folgte ihm begierig, dem Gott meiner Jugend, dem lebenslangen Ziel meiner Liebe und Verehrung. Sie sehen, es geht auch ohne Saxophon. Obwohl ich diesem famosen Instrument gewiss nicht zu nahe treten möchte. Wo sind wir? Im letzten Akt des Don Giovanni. Leporello liegt schon auf den Knien. Eine vortreffliche Szene und auch die Musik kann sich hören lassen. Naja, wenn sie auch noch allerlei sehr Menschliches in sich hat, man spürt doch schon das Jenseits heraus, das Lachen, nicht? Es ist die letzte große Musik, die geschrieben worden ist. Sicher, dann kamen noch Schubert, Hugo Wolf und auch den armen herrlichen Chopin darf ich nicht vergessen. Sie runzeln die Stirn, Maestro. Oh ja, auch Beethoven ist ja da. Auch er ist wunderbar, aber dass alles so schön es ist, hat schon etwas von Bruchstück, von Auflösung in sich. Ein Werk von so vollkommenem Guss ist seit dem Don Giovanni nicht mehr von Menschen gemacht worden. Okay, strengen Sie noch nicht an, mein Herr. Sind Sie etwa selber Musiker? Nun, ich für meinen Teil habe das Metier aufgegeben und mich zur Ruhe gesetzt. Nur spaßeshalber sehe ich zuweilen den Betrieb noch zu. Er hob die Hände, als dirigierte er. Und ein Mond oder sonst ein bleiches Gestirn ging irgendwo auf. Ich blickte in unmessbare Raumtiefen. Nebel und Wolken zogen darin. Gebirge dämmerten und Meergestade. Unter uns dehnte sich weltenweit eine wüstenähnliche Ebene. In dieser Ebene sahen wir einen ehrwürdig aussehenden alten Herrn mit langem Bart, der mit wehmütigem Gesicht einen gewaltigen Zug von einigen 10.000 schwarz gekleideten Männern anführte. Der mit dem Bart, das ist Brahms. Er strebt nach der Erlösung, aber damit hat es noch gute Weile. Und wer sind die vielen, vielen schwarz gekleideten Männer, die hinter ihm hergehen? Oh, das sind die Spieler jener Stimmen und Noten, die nach göttlichem Urteil in seinen Partituren überflüssig waren. Überflüssig? Naja, zu dick instrumentiert, zu viel Material vergeudet. Schauen Sie, da... Da kommt Richard Wagner daher. An dem hängen und ziehen mindestens ebenso viele. In meiner Jugendzeit galten diese beiden Musiker als die denkbar größten Gegensätze. Ja, das ist immer so. Aus einiger Entfernung gesehen pflegen solche Gegensätze einander immer ähnlicher zu werden. Das dicke Instrumentieren war übrigens weder Wagners noch Brahms persönlicher Fehler. Naja, das war ein Irrtum ihrer Zeit. Und für den müssen Sie nun so schwer büßen? Ja, selbstverständlich. So ist der Instanzenweg. Erst wenn Sie die Schuld Ihrer Zeit abgetragen haben, wird sich zeigen, ob noch genügend Persönliches übrig ist, dass sich eine Abrechnung darüber lohnt. Aber Sie können doch beide nichts dafür. Ja, natürlich nicht. Sie können doch auch nichts dafür, dass Adam den Apfel gefressen hat. Und Sie müssen es doch büßen. Das ist aber furchtbar. Ja, das Leben ist furchtbar. Wir können nichts dafür und sind doch verantwortlich. Man wird geboren und schon ist man schuldig. Sie müssen einen merkwürdigen Religionsunterricht genossen haben, wenn Sie das nicht wussten. Mir war ganz elend geworden. Ich sah mich selbst, einen todmüden Pilger, durch die Wüste des Jenseits ziehen, beladen mit den vielen entbehrlichen Büchern, die ich geschrieben, mit all den Aufsätzen, den Feuilletons, gefolgt vom Heer der Setzer, die daran hatten arbeiten, vom Heer der Leser, die das alles hatten schlucken müssen. Mein Gott, das ist ja ganz schrecklich. Hey, mein Junge, beiß dich die Zunge, zwick dich die Lunge, denkst an deine Leser, die Äser, die armen Gefresser und an deine Setzer, die Ketzer, die verfluchten Hetzer, die Sabelwetzer. Das ist ja zum Lachen, du Drachen, zum lauten Lachen, zum Verkrachen, zum in die Hosen machen. Oh, du gläubiges Herze, mit deiner Druckerschwärze, mit deinem Seelenschmerze, ich stifte dir eine Kerze, nur so zum Scherze. Geschnickelt, geschnackelt, spektakelt, schabernackelt, mit dem Schwanz gewackelt, nicht lang gefackelt, Gott befohlen, der Teufel wird dich holen, verhauen und versohlen für dein Schreiben und Kohlen, hast ja alles zusammen gestohlen. Also das ist doch zu stark. Was behaupten Sie denn da, Sie? Ich packte Mozart am Zopf. Doch er flog davon und der Zopf wurde länger und länger wie ein Kometenschweif, an dessen Ende ich hing und durch die Welt gewirbelt wurde. Teufel, ist es kalt in dieser Welt. Die Unsterblichen scheinen es gern eisig zu haben. Aber sie machte auch vergnügt, diese eisige Luft. Das spürte ich noch in dem kurzen Augenblick, ehe mir die Sinne vergingen. Mich durchdrang eine bitterscharfe, stahlblanke, eisige Heiterkeit. Eine Lust, ebenso hell, wild und außerirdisch zu lachen, wie Mozart es getan hatte. Doch da waren Atem und Bewusstsein zu Ende. Verwirrt und zerschlagen fand ich mich auf dem Korridor wieder. Also ich bin nicht bei den Unsterblichen. Noch nicht. Ich war noch immer im Diesseits der Rätsel, der Leiden, der Steppenwölfe, der qualvollen Verwicklungen. Kein guter Ort, kein erträglicher Aufenthalt. Dem muss ein Ende gemacht werden. Im großen Wandspiegel stand Harry mir gegenüber. Er sah nicht gut aus, nicht viel anders als in jener Nacht nach dem Professorenbesuch und dem Ball im Schwarzen Adler. Aber das lag weit zurück, Jahre, Jahrhunderte. Harry war älter geworden. Er hatte tanzen gelernt, magische Theater besucht, Mozart und Goethe getroffen, war Hermines Freund geworden, hatte Automobile abgeschossen und Maria geliebt und verschiedene Löcher in das Netz der Zeit und der Scheinwirklichkeit gerissen, in dem er noch gefangen war. Hatte er auch seine hübschen Schachfiguren wieder verloren, so hatte er doch ein braves Messer in der Tasche. Vorwärts, alter Harry, alter müder Kerl. Pfui Teufel, was schmeckt das Leben bitter? Ich spuckte den Harry im Spiegel an. Ich trat mit dem Fuß gegen ihn und trat ihn in Scherben. Halt, etwas ist noch zu tun. Hermine wartet noch. Eine sonderbare Hochzeit wird es sein. Langsam ging ich durch den hallenden Gang. Aufmerksam betrachtete ich all die 100 Türen. An keiner stand mehr eine Inschrift. Ich öffnete die letzte Tür, auf der ich zuvor willenlos gelesen hatte, wie man durch Liebe tötet.